sie ist klug, schaut, was das Leben bringt. Ohne Eltern ist es schwer für ein Waisenkind. Sie geht raus, lebt ihren Tag und weiß bis heute nicht, warum hat sie ihn gefragt. Woher er kommt, woher er wo sei, wieso sie nicht was trinken gehen für eine Zeit. Es ist egal, denn die Zeit dreht ihr keiner zurück. Schaue immer nach vorne, such dort weiter dein Glück. Sie hat sich verliebt und denkt an eine Zukunft nur mit sich und dem. Es ist schwer, von ihm loszukommen, da sie das Gefühl hat, wieder klar zu kommen auf das Leben und ihre Scheißsituation. Meisten ihrer Freunde machen Geld mit Prostitution, doch sie will nicht so sein. Scheiß auf jeden, geht den Weg allein. Ihr Herz wurde dabei kalt wie Stein. Verliebt sich in ihn und sieht diesen Schatten nicht. Sie ergibt sich nun ihm. Sie ist blind und atmet seine Luft für ihn. Sie tut alles, alles für den Kuss von ihm. Und den Asphalt, die Härte der Street, schlägt sie und sperrt sie ein wie im Verlies. So zerbrechlich, doch seine Schläge sind Therapie fürs Gedächtnis. Sie denkt immer nur an früher zu Hause. Papa kam immer mit einer Fahne und trat ihr in den Bauch. Es hat sich nicht viel verändert und ihr Freund ist ihr alles. Tränen im Blick aus dem Fenster. Eines Tages fragt er sie, ob sie ihn liebt und ob sie alles macht für ihn. Und sie sagt ja. Er musste ihr nicht Angst machen. Sie ging aus Liebe für ihn anschaffen. Ihr Freund, dieser Bastard, hat viel gelogen. Machte ihren Weg frei für die miesen Drogen. Sie war drauf und kalt und rauchte Kalk. Und alles, was sie machte, wurde Rauch und Schall. Sie hatte nur diesen Traum vor Augen. Heirat, Kinder, keinen an der Seite, der sie an der Scheiße hindert. Sie wollte weg von dem Typ, doch er schlug sie. Hatte Angst, dass irgendwann ihr Blut fließt. Sie sei ihr Geld nicht wert und im Spiegel erkannte sie sich selbst nicht mehr. Sie hatte Wunden an Arm und Bein, die Farbe bleich. Und nicht zu spüren gab sie sich die Nadel gleich. Und irgendwann war der Punkt erreicht. Irgendwann war sie stumm und weiß, Stille. Der letzte Blick und sie atmet ein und ihr Körper lag im Bett und war kalt wie Stein.